Das Lied, das ich jetzt spielen möchte, und dann kommen wir nämlich zum absoluten Höhepunkt des Abends, dann spiele ich nochmal. Und zwar ein Stück. Ich finde es ganz doof, in Bremen hat man mir immer zugerufen, aus Friese. Das gefällt mir so an Bremen. Die Stadt mit Herz. Ich möchte dazu nur sagen, es ist eine Atombombe auf Bayern gefallen. 65 Mark Sachschaden.